Electric Kingdom. The Crew. Ich spreche in diesem Post über The Crew und sollte sich irgendeiner von euch schon diesen Star Wars Battlefront Beta Post angehört haben, dann wisst ihr, ich bin natürlich kein Gaming-Experte. Ja, ich spiele sehr, sehr gerne auf meiner PlayStation 4, habe aber eigentlich null Background. Also ich kenne mich in der ganzen weiten Gaming-Historie überhaupt nicht aus. Deshalb sollte ich jetzt hier irgendwelche Fachbegriffe durcheinander bringen. Sollte ich irgendwelche Dinge grundsätzlich falsch erklären, seht darüber hinweg. Hier soll es wirklich nur darum gehen, wie mir ein Spiel gefallen hat, das ich mir ja vor ein paar Wochen gekauft habe. Wie ich ja zu Beginn schon sagte, handelt es sich hierbei um The Crew. Ein Spiel, das ich auch in der Beta gespielt habe und mir sehr gut gefallen hat. Zunächst macht das Spiel auch sehr viel Spaß. Ja, also ich habe ja den Clou oder den Trick angewandt, dass ich The Crew ganz normal spiele, klar, gar keine Frage, und nebenbei über PlayStation 4 Spotify laufen lasse. Und das macht mir auch richtig Spaß und hat mich auch oft bei der Stange gehalten. Das hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass ich wirklich jeden Weg mit dem Auto zurückgelegt habe. Also ich habe nie von irgendwelchen Schnellreisen, Flugzeugen oder sonst irgendwas Gebrauch gemacht, sondern bin wirklich immer mit meinem Auto durch die USA gedüst, mit Spotify, toller Musik und halt eben dann, ja, ich am Controller sozusagen. Hat viel Spaß gemacht. Irgendwann muss ich wirklich sagen, dann ja, wird's mir ein bisschen zu langwierig, dieses Spiel. Es wird, glaub, 20 Stunden Spielzeit angegeben. Die braucht man definitiv, gerade wenn man natürlich alle Wege mit dem PKW zurücklegt. Dann braucht man eher 30 Stunden, würde ich jetzt mal so sagen. Natürlich kommt dann noch hinzu, dass ich nicht sofort das erreiche oder das schaffe, was mir vorgegeben wird. Dementsprechend muss ich natürlich dann verschiedene Missionen wiederholen. Und so addiert sich natürlich die Spielzeit. Ich würde schätzen, dass ich da jetzt fast 35, wenn nicht sogar 40 Stunden dran saß. Also es ist kein kleines Spiel. Für den Preis, aktuell kriegst du das Spiel für 30, 25, manchmal sogar für 20 Euro, kann man da echt nicht meckern. Grafisch macht's eigentlich einiges her. Das ist jetzt nicht der schönste Titel, den ich auf der PlayStation je gesehen habe, aber die Cutscenes, die sind gut gemacht, und wenn man dann im Auto sitzt sozusagen, wenn man das Auto steuert, kann ich eigentlich auch nicht meckern. Dann und wann sieht's ein bisschen merkwürdig aus. Es gibt auch ein paar Situationen, wo die Framerate ein bisschen einknickt, gerade wenn es sehr actionreich ist, aber ja, das fängt sich dann relativ schnell wieder. Ich habe häufig Abstürze gehabt, also das hat sich dann gerade so im Mittelteil der Story extrem gehäuft. Also da kann man wirklich sagen, dass man so alle 2,5 Stunden mal wieder neu starten musste. Das hat mich sehr gestört. Was mich aber am meisten bei diesem Spiel gestört hat, waren ja dann so komische Missionen, dass man dann auf einmal mit so einem Buggy oder mit einem Jeep oder mit einem Pickup irgendwelche, ich sag jetzt mal, Kartons einsammeln muss. Ja, also du fährst halt über eine Map und da liegen dann so Kartons rum. Du musst genau auf die Kartons drauf fahren, damit das als getroffen gewertet wird. Und das zieht sich extrem lang hin. Du musst extrem präzise und schnell fahren. Ich verstehe natürlich, warum man so eine Mission mit reinnimmt, aber die musst du, also ich jedenfalls, 4-5 Mal wiederholen. Und das ist so nervend, weil es halt auch keinen Spaß macht. Es ist keine richtige Competition, weil du fährst ja nicht gegen einen Gegner, sondern du versuchst halt irgendwelche Holzkisten oder Kartons oder Koffer irgendwie über den Haufen zu fahren. Und das ist was, das ging mir so auf die Nüsse, dass ich des Öfteren dann bei diesen Missionen kurz davor stand, das Spiel abzubrechen. Hinten raus versucht man, das ist glaube ich mittlerweile ganz üblich, das Spiel wieder so künstlich in die Länge zu ziehen. Auch das nervt ein bisschen. Also man hat eigentlich das Gefühl, so jetzt bin ich am Ende, jetzt bin ich am Ende, jetzt bin ich am Ende, jetzt bin ich aber am Ende, jetzt bin ich am Ende. Und zwar bin ich jetzt am Ende, und das geht wirklich so weiter. Also man stellt sich immer wieder dieses Gefühl ein, dass man jetzt gleich das Spiel durchgespielt hat. Und dieser Clou funktioniert natürlich 2-3 Mal, und beim 4., 5. Mal hat man einfach die Schnauze voll. Also dann will man jetzt wirklich zum Ende kommen. Und nachdem ich, glaube 7 oder 8 Mal das Gefühl hatte, habe ich dann auch mal auf YouTube geguckt, wie lang es jetzt noch geht. Und dann ging es noch 1 Stunde. Also das war dann doch ein bisschen ausufernd, muss ich sagen. Und man hat da aus meiner Sicht den Bogen ein klein wenig überspannt. Das große Finale ist dann auch nicht unbedingt so actionreich und so toll, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich habe gedacht, da gibt's irgendwie ein großes Schlussrennen und wirklich, wo wirklich deine Skills nochmal abgerufen werden. Das gibt es auch, ja, aber ja, irgendwie, nee, es gab geilere Rennen auf dem Weg hin zum Finale, sage ich jetzt mal. Von daher ein bisschen enttäuscht, auch die allerletzte Mission dann fand ich jetzt auch nicht so geil. Man hat ja da jede Menge geile Autos vorgesetzt bekommen bei diesem Spiel und du beendest praktisch, und das ist jetzt hier unter Umständen ein kleiner Spoiler, du beendest praktisch das Spiel mit dem lämsten Auto überhaupt, mit so einem verfickten V8 Pickup. Also da habe ich mir auch so gedacht, nee, das kannst du eigentlich nicht bringen. Wie gehe ich jetzt aus diesem Spiel heraus? Ich habe vorhin zu meiner Frau gesagt, wenn ich jetzt das Spiel durch habe, dann packe ich das sofort in die Hülle und werde es nie wieder anfassen. Und das ist definitiv auch so. Also mir hat das Spiel immer mal wieder Spaß gemacht, aber so die letzten 5-6 Stunden, ja, die fand ich, also, nee. Da habe ich mich wirklich nur noch dafür durchgequält, dass ich es durchspielen wollte. Ich bin irgendwie so drauf, dass ich meine Spiele immer durchspielen will. Und deswegen habe ich mich da durchgequält. Aber vom Spielspaß her war so nach 15, 16, vielleicht auch noch nach 20 Stunden Schluss. Ach so, das Spiel wirbt natürlich auch damit, dass es eine große Open World ist. Also das ist ja relativ bekannt bei The Crew. Und dass man immer wieder auf der Map irgendwelche anderen Fahrer antrifft. Sprich, die da rumcruisen, die trifft man dann, wie gesagt, und kann miteinander Rennen fahren, gegeneinander Rennen fahren, man kann eine Crew bilden und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, also das, es kann daran liegen, dass das Spiel jetzt natürlich schon ein Jahr lang auf dem Markt ist und dementsprechend die große Community bereits abgewandert ist, aber ja, es ist relativ wenig los. Und wenn du mal jemanden triffst, dann will er dir irgendwie in die Karre fahren oder ja, steht halt nur rum. Also dieses sich auf der Map finden und dann gemeinsam durch die USA cruisen, eine Crew bilden und dann die Welt unsicher machen und so, hat bei mir gar nicht funktioniert. Ich war eine Nacht mal Mitglied einer Crew. Das hat auch also jetzt nicht so viel Spaß gemacht. Da gibt's dann halt so Minigames. Da geht's dann darum, dass du als Erster an irgendeinen Punkt kommst. Dann kriegst du dafür Punkte. Dann gibt's so Sachen, dass du ganz lange in einem Kreis, der praktisch auf der Straße aufgezeichnet ist, stehen bleibst und andere Fahrer versuchen, dich da rauszuschieben oder rauszuboxen. Ja, das sind alles so Spiele, die finde ich relativ langweilig. Man kann natürlich auch Rennen fahren, gar keine Frage, aber auch das fand ich nicht so geil. Also du merkst halt dann sofort wieder, wenn da irgend so ein Hammel mit seinem Lenkrad am Start ist, da kannst du mit dem Controller halt nichts ausrichten. Ja, unterm Strich, wie viele Punkte gebe ich hier The Crew für dieses Spiel? Würde ich mal sagen, das würde ich ein bisschen runter ranken. Ich habe es ja bei unserer Game of the Year Edition bei What's Up, glaube ich, in den Top 10 gehabt sogar. Da würde ich es jetzt mittlerweile rausschmeißen, nachdem ich es durch habe. Ich gebe dem Spiel mal 7 von 10 Punkten. Ein gutes Spiel. Man muss es sich vielleicht nicht holen, aber ja, für 20 Euro macht man da nicht viel falsch. Ich habe jetzt Need for Speed noch nicht gespielt. Ich kenne nur Videos von YouTube. Aber wenn ich die jetzt vergleiche, würde ich sagen, ist The Crew das bessere Spiel aus dem Grund, dass es nicht so unfassbar nervend ist und natürlich auch nicht nur nachts stattfindet und im Regen und so. Also das gefällt mir dann bei The Crew schon besser als bei Need for Speed. Grafisch gesehen ist natürlich Need for Speed meilenweit voraus.